Zum 71. Jahrestag der Befreiung Koreas gewährte der Vertreter der Zweigstelle Pyongyang der antiimperialistischen Nationalen Demokratischen Front Südkoreas, Cho Il-min, am 13. August einem Reporter der koreanischen Zentralen Nachrichtenagentur ein Interview. Der Vertreter unterstrich, der 15. August sei ein historischer Tag, an dem Korea und die Landsleute von der Kolonialherrschaft des japanischen Imperialismus befreit worden seien und ein neues Kapitel des nationalen Gedeihens eingeleitet worden sei. Heute, wo die Würde und Ehre der Sonnennation weltweit demonstriert würden, empfinden alle Koreaner, wie großartig das Verdienst vom Ritter der Nation und unvergleichlichen Patrioten Präsidenten Kim Il-sung um die Befreiung des Heimatlandes sei. Dank des Marschalls Kim Jong-un besitze heute das Verdienst von Kim Il-sung um die Befreiung des Vaterlandes trotz des Jahrhundertwechsels bleibende Wirkung.